1, dann 0, dann 2, 6, 10, dann 8 und 9 nach Norden gehen. Die 7 ist die Hexenzahl, bleibt wie sie ist, das merkt ihr mal. Nun kommt die 11 und dann die 13, denn nach Osten musst du gehen. Was noch fehlt, ist 1, 5, 2, es bleiben ein paar Stellen frei. Merkst dir gut, das ist kein Traum, denn nur so findest du den Baum. Sowas auswendig lernen zu müssen, ist kein Zuckerschlecken. Übrigens, meinte der Specht nach einer rhetorischen Pause, ich bin eh. Baum wollte in Anbetracht dessen, dass seine ungestellte Frage so unerwartet beantwortet wurde, gerade fragen, ob sie nun eine Hexe oder eine Zauberer, was auch immer geworden ist, als eine plötzliche Windböe seine Blätter rascheln ließ, woraufhin Baum sich darauf konzentrierte, nicht zu viele zu verlieren und seine Frage vergaß. Als der Sturm, der später unter dem Namen Pumperlotter Trina, wie ihn die Bewohner aus Blödes Kaff nannten, in die Annalen des Waldes eingehen sollte, vorbei war, war E weg und Fichte lag am Boden. Wer nun glaubt, dass dieses literarisch zweifelhafte Werk so sein Ende fand, ist auf dem Holzweg, denn mancher Faden spinnt sich länger, als dem einen oder anderen lieb ist. Ich werde bei Zeiten und unerbittlich darauf zurückkommen. Bis dahin wenden wir uns ungleich wichtigeren Themen zu. Wenn der TJ mit der Holden sonntags mal spazieren geht. Da hat er Zeit, um über dies und das zu sinnieren oder sich über verschiedene Sachen zu artikulieren. Doch eine kleine Warnung, ihr kennt den Film Falling Down. Nun, zum Ende hin wird er ein wenig aggro der Radfahrer wegen. Doch hört selbst. Sonntagmorgendliche Runde. Gucken, wo die Holde ist. Ist schon wieder vorgerannt. Die will dem Mikrofon entkommen. Ja, hast ihr gutes Recht. So, heute ist Weltfrauentag. Dicker, alter, schnaufender Mann geht mit junger, hübscher Frau spazieren. Ha, wer hat, der hat. Das ist die morgendliche Schritterunde. Zack. Gehst du spazieren, hast du deine Schritte gemacht, kannst den ganzen Nachmittag rumlungern. Montag hast du da ein Kilo drauf. Ein Großgrill auf dem Balkon, auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie sich das anhört, wenn jetzt hier der Wind übers Mikro streicht. Das wird noch spannend. Moin. Auch so ein Ding. Die kleinsten Hunde sind immer die größten Knurrer. Und dann guckst du sie an, zuckst ein bisschen und sind sie bei Mami auf dem Arm. Naja, das ist jetzt das Schöne. Ne? Ich kann jetzt ja meine Gedanken ablassen, wann ich will. Der nimmt die ganze Zeit auf, hoffe ich. Ich hoffe es einfach. Nicht, dass der jetzt noch im Prärekord-Modus steht und dann laber ich die ganze Zeit und er nimmt null auf. Aber das mit dem Wind ist echt scheiße. Das rauscht hier, ist bestimmt ganz doll. Und es ist auch verdammt nochmal nirgendwo eine Katze in Sicht, die ich übers Mikro stülpen könnte. Ja, das ist so. Das nennt man so, tote Katze. Diese Wuscheldinger, die auf diesem Mikrofon sind. Wenn die Leute im Sturm stehen. Was ist denn hier los? Heute ist ja die mega Hundegeschichte schon. Stöckler vor mir, die mit den Hunden sind fast durch. Wir kommen gleich auf eine Strecke. Das ist so eine alte Bahntrasse. Da gehen die Leute jetzt immer mit dem Hund. Also eigentlich früher, als es ein Waldweg war, auch. Aber ja, jetzt gehen sie halt immer mit dem Hund. Und die Hunde kacken immer mitten auf die geteerte Fläche. Ganz toll. Aha. Muss Frau Stöckler sich die Schuhe binden? Oder ist es Herr Stöckler? Und dann klappern die mir gleich die ganze Zeit die Hütte voll. Naja, das wird was geben. Ja, aber der macht da echt mit Handschuhen das Stöcklein. Oh, ist zum Heulen sowas. Zieh halt die Handschuhe aus. Dann schaffst du auch die Schleife. Meine Zeit. Ja, Hundekot, Hundekot, Hundekot. So im Abstand von 1 bis 1,5 Metern. Das hat der voll im Lauf verloren. Wahrscheinlich hat das Frauchen oder das Herrchen da ganz schnell an alleine gerissen. Komm weiter, damit man nicht sieht, dass du das warst. Brauche ich keine Tüte rauskramen. Trauerspiel. Regt mich ohne Ende auf hier. Oh. Lag der Baum das letzte Mal auch schon? Ja. Umfaller. Die anderen sehen so aus, als würden sie auch nicht mehr lange halten. Obwohl, letztes Jahr haben sie noch sehr schön geblüht. Das ist, man vergisst das ja auch ziemlich schnell, wenn man nicht jeden Sonntag diese Strecke geht. Normalerweise machen wir es ja, aber dann war das Wetter so schlecht und es war am Regnen und dann war es so kalt und dann war da der innere Schweinehund und dann war ich krank. Ne, 3 Schritte, Hustenanfall, noch 3 Schritte, nächster Hustenanfall, macht das keinen Spaß. Voll die Schräglage hier, die Bäumchen. Der ist halb entwurzelt, wenn das hier noch ein bisschen drauf regnet, dann fällt der auch um. Der hebt sich hier schon. Ach so, guck mal, da liegt eine Flasche. Das war das. Da wollte einer den Baum taufen, schmeißt die Flasche hin, zack, bricht er ab, liegt da. Das ist es. Oh, das ist ein Cache, eine Flaschenpost im Wurzelbereich. Hier irgendwo an der Strecke sollte ja auch noch einer meiner Caches liegen. Dann machen wir heute mal Wartung. Wir gucken einfach mal, ob er da ist. Oder auch nicht. Und wenn er nicht da ist, habe ich ja wieder was zu tun. Ansonsten Zeigefinger vom Reviewer. Wo ist das? Hier ist das auch immer nass, ne? Hier läuft Sommer wie Winter irgendwie Wasser über den Teer und hier bricht das schon auf. Bäume in Schräglage. Und da, wo die Bäume sind, in Schräglage, hebt es den Teer und er bricht auf. Interessant. Hat sich das für den Weg hier auch erledigt? Nein. Da läuft also immer Wasser rüber. Und das ist gerade im Winter sehr tückisch. Du gehst hierher und plötzlich Eis, zack, liegst du da. Ja, das ist so ein Ding hier mit dieser Eisenbahntrasse. Oder ehemaligen Eisenbahntrasse. Man hatte sich damals überlegt, oh ja, lass mal einen Zugverkehr aufmachen, so bis Müpperfürth. Und hat man diese Strecke gebaut, aber am Bahnhof hier im Ort war dann Ende. Hat sich dann später nicht mehr gelohnt. Naja, und weil die Strecke dann in den 60ern überhaupt nicht mehr rentabel war, hat man sie dann eingestellt. Und seitdem war hier die ganze Trasse eigentlich eher brach. Wucherte zu, wie das eben so ist. Und für uns als Kinder war es ja ein super Abenteuerspielplatz eigentlich. Weil wir hier so ein bisschen hügeliges Gelände haben und der Rampenwinkel nicht mehr als 3 Grad sein durfte wegen den Dampflokomotiven, hat man dann hier schon mal Schluchten gebaut. Ne? Entweder Viadukte oder eben Schluchten. Und in den Schluchten ließ es sich prima spielen. Riskant an der Sache war nur, die Sachen mussten zugeschüttet werden, so mit Bauschutt. Und lokale Unternehmen haben das auch gern gemacht. Und dann warst du halt unten in diesem, ja, in dieser Schneise, in dieser, ist fast wie eine Klamm ohne Wasser. Und spieltest da. Durftest du natürlich nicht, die Eltern haben es verboten, das macht es gerade interessant. Ja, und dann hörtest du, wie oben ein LKW kam. Dann hast du dich ganz schnell rausgemacht, bevor dann die dicken Betonklötze oder Teerreste oder was auch immer darunter polterte. Weil da hat nicht vorher einer geguckt, spielender Kinder, hat ja keiner was verloren. Die haben hier ein Berg, der ist, ja, ich schätze schon, dass das so 30, 40 Meter sind von der Höhe her. Den hatten die komplett geteilt, damit die Eisenbahn da durchfahren konnte. Und jetzt, Jahre später, also in meiner Kindheit, haben sie schon angefangen, das aufzufüllen. Und jetzt, Jahre später, stehen da Häuser drauf. Da bin ich auch mal gespannt, wie lange das dauern wird, bis die ersten Risse in den Wänden haben. Weil ich gehe davon aus, das sackt immer noch. Seit ein paar Jahren haben sie hier einen Radweg hingeteert. Mehr schlecht als recht. Oder ein Rad-, Fuß-, Roller-, Skater-, was weiß ich was Weg. Und der geht teilweise über die alte Trasse und teilweise halt nebenher. Aber es ist halt ideal. 10.000 Schritte, zack. Der Wald hier ist echt ausgedünnt. Ganze Trasse voller Äste, macht natürlich keiner sauber, warum auch. Riecht nach Fichte. Guck, da liegt noch ein Baum quer in den anderen. Ich gehe mal davon aus, das dauert hier keine 5 bis 10 Jahre. Dann ist hier kein einziger Baum mehr. Nur irgendwie frisch aufgeforstet. Aber das ganze alte Zeug ist weg. Hätte man gar nicht gedacht, dass so ein bisschen Wind hier noch so viel Schaden anrichtet. Die ganzen Stürme waren ja eigentlich schon durch. Aber trotzdem. Mann, Mann, Mann. Ich weiß ja auch nicht, ob ihr das Gezwitscher hier hören könnt. Im Moment hört man, glaube ich, nur unten von der Sülztalstraße her die LKWs. Nee, es ist ein Trecker. Aber es ist schön. Die Vögel sind wieder da. Es wird Frühling. Und wir hatten am Vogelhäuschen im Garten nicht einen einzigen Vogel dieses Jahr. Nichts. Null. Hatten ja auch keinen Winter. Was sollen die da auch, ne? Und schon gar nicht, wo Nachbars Katzen da immer rumpatrouillieren. Und mein Marder macht auch nichts. Früher hat er sich ja schon mal mit so einer Katze gekeilt, aber man findet keine Haare auf dem Grundstück. Ein Trauerspiel. Die Marder sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und man kann so viel Blödsinn reden auf so einem langen Weg. Frau sagt nichts. Frau guckt aufs Handy. Ich bin gar nicht da. So, hier ist ein lustiges Viadukt. Ich rede jetzt einfach mal, da kann man mal hören, wie schön sich das anhört, wenn man einfach durch so ein Viadukt geht. Das ist gar nicht lang, das sind nur ein paar Meter. Aber trotzdem, kaum geht man hier drunter her, zack, ist der Ton ein ganz anderer und halt ein bisschen und jetzt auf einmal ist es wieder fort. Und das für so 3 Meter vielleicht. Tja, da hier das ganze Holz weggebrochen ist, kann man von der Trasse ganz gut auf das Gelände einer ehemaligen Forellenzucht hinunterschauen. Da hat es eine Insolvenz gegeben und die ganzen Teiche, die sind jetzt, oder die meisten Teiche sind jetzt abgelassen, zugewachsen. Die Natur holt sich das alles zurück. Das sind eigentlich keine Teiche mehr, das sieht aus, als hätten wir hier eine riesen Grabanlage, also aufgrund der Entfernung, eine riesen Grabanlage angelegt. So mit ganz vielen langen Parzellen. Und die wachsen jetzt alle zu. Das ist ein sehr kurioses Bild. Früher hat das mal richtig floriert. Die hatten guten Namen, aber mittlerweile leider nicht mehr. Das ist ein total unwirkliches Bild. Du hast Teiche ohne Wasser und da drin, das sieht aus wie so eine Saatkämpfe, so eine, ja, da wachsen jetzt Bäume drin und Sträucher. Eigentlich ein Lost Place, aber uneigentlich nicht, weil da wohnen halt noch Leute. Und das Gelände ist wohl auch verkauft. Da soll wohl irgendwas anderes entstehen. Ich bin mal gespannt. Was ist hier? Ein Rohr. Da hat einer ein Rohr eingeschlagen. Ob es hier bald eine neue Dose gibt? Na, wahrscheinlich haben die das wegen der Jagd gemacht, um einen Grenzstein zu markieren. Ein weißes Stapelrohr im Boden heißt hier nichts mehr. Ja, was wir hier auch hatten oder auch haben, Die haben die alten Kilometersteine der Trasse hier an den Trassenrand gestellt und auch neu beschriftet. Also die sind jetzt nicht auf den Standard 1,5 Kilometer Punkten, sondern wo sie halt passten, wo es schön aussieht. Aber auch hier sieht man wieder, irgend so ein Schwachkopf mit Sprühdose meinte, er müsste da drauf rumsauen. Und das mehr schlecht als recht. Also alles muss hier irgendwie versaut, versprüht, vermackt werden. Es ist ein Trauerspiel. In der heutigen Zeit so, du kannst ja haben, was du willst, ist dein Kram egal, schnelllebig, Wegwerfgesellschaft. Du kannst dir ein Auto kaufen, irgendein Idiot ranzt da mit dem Wagen vor, was soll's, ist ja nicht seiner. Und die Kinder müssen sich ja ausleben können, ne? Wie das so ist. Werte vermitteln? Nein. Hier liegt das ganze Laubholz quer über dem alten Bachlauf. Das ist auch so ein Ding. In dem Bachlauf hatten wir früher, als wir hier gespielt haben, da war ich auch noch klein, das erste Tellereisen gefunden. Wir gingen hier spazieren, so ein bisschen stromatten durch den Wald und sahen, oh, was ist denn das da in dem Bach? Gingen gucken, Hasenkopf. Boah, ein Hasenkopf, wieso schwimmt der nicht? Und zum Glück konnte man ein bisschen Metall sehen. Dann haben wir uns einen dicken, ja, so einen etwas stärkeren Ast genommen und auf den Hasenkopf geschlagen, zack, ging das Tellereisen zu. Hätte auch bitter enden können. Habe ich Daddy Bescheid gesagt. Sind wir erstmal gucken gegangen. Und dann hat er sich dann mit der lokalen Jägerschaft in Verbindung gesetzt. Ich meine, er gehört ja selber dazu. Das war immer ein gewisses Risiko hier in den Wäldern. Ja, mal in so ein Eisen zu treten, konnte passieren. Lief der Hund irgendwo um den Baum? Konnte passieren. Aber ist ja mittlerweile verboten. Und das ist auch gut so. Hier war halt früher ein Waldweg. Der war recht idyllisch, es war alles schön. Konnte man gut hergehen. Gut, war halt vom Untergrund her nicht ganz so dolle. Aber es war halt ein Waldweg. Und klar, wenn man an den Rand von Waldweg geht und da ist ja die Hangseite, dann kann man da schon mal runterfallen, ne? So, jetzt haben sie ja das Ding geteert. Und überall, wo es auch nur ein paar Meter seitlich abgeht, haben sie jetzt hier ein riesen Geländer hingebaut. Also so 12er, 10er oder 12 cm Durchmesser Holz. Oben auf dem First in der Höhe von ungefähr 1,20 Meter, 1,40 Meter. Dann unten ein Stahldrahtzaun. Einfach nur damit irgendeiner, der hier mit dem Fahrrad oder mit den Skates oder mit irgendwas fährt, halt nicht runterfallen kann. Also den Hang. Verkehrssicherungspflicht. Ist jetzt ein offizieller Weg. Zack. Und es sieht so scheiße aus. Dann sind da Bäume reingefallen. Hat man nicht repariert. Richtig traurig. Drankommen darfst du auch nicht. Ist ein grüner Biofilm drauf. Kommst du mit der Jacke ein bisschen dran. Zack. Alles grün. Aber ein großes Schild aufstellen. Kein Winterdienst. Das ist wichtig. Dann ist der, ich schätze mal, 2 Meter breit, wenn überhaupt. Vielleicht auch nur 1,80 Meter. Der Weg hier. Und den teilen sich halt Fußgänger, Stöckler, wer auch immer, Radfahrer. Und die Radfahrer klingeln eher nicht. Sind wahrscheinlich der Ansicht, gerade die Mountainbiker, dass man sie hier hören kann. Kam aber nicht aufgrund des Umgebungslärms zum Teil. Und die brettern dann mit 40, 60 Sachen an dir vorbei. Ohne Rücksicht, ohne was. Nee, das ist eben scheiße. Das ist auch so ein Ding, ne? Beschweren sich immer, oh, wir sind die schwächeren Verkehrsteilnehmer, scheiß Autofahrer. Aber wer macht hier oder wer nimmt hier mal Rücksicht auf die Fußgänger dann? Da sind nämlich dann die Radfahrer in einer stärkeren Position, aber Puppe schmatzen, ne? Ich habe hier meine Strecke zu fahren, ich muss hierher brettern wie ein Idiot, ich muss ja meine Kilometer abreißen in einer super Zeit. Mein, was weiß ich, Garmin, irgendwas läuft mit. kann ich ja nicht wegen so einem profanen Fußgänger anhalten. Wo gibt's denn sowas? Ja, wenn ich hier mit dem Fahrrad komme, haben die gefälligst auf Seite zu gehen. Oder überhaupt auf der Seite zu gehen. Oder können die nicht einen anderen Weg nehmen? Klasse das. Und genauso benehmen die sich im Straßenverkehr zum größten Teil auch. Das habe ich in Köln erlebt, als Fußgänger. Oder Frau sagte neulich in Gladbach, beim Kindergarten, sie hält da an, will gerade die Tür aufmachen. Da kommt dann von hinten eine komplett schwarz mit Fahrrad angebraten, fast in die Tür rein. Die konnte man gar nicht sehen. Draußen ist dunkel. Die hat schwarze Klamotten an, kein Licht am Fahrrad, nix. Nö, voll durch. Rote Ampel, voll durch. Radfahrer haben alle Rechte, weil der Autofahrer ist ja immer schuld. Nur wenn es jemand mit dem Fußgänger knallt oder wenn einer hier in so einen Stöcklerstock fährt, das möchte ich mal erleben, dann ist die Heulerei groß. Wie damals, wer erinnert sich noch ans Ulmer Vor? Das war auch so ein Ding. Ulmer Vor, also Geocaching-Event mit Dosenfischern und so, komplettes Programm. Abends war es dann da durch. Wir wollten zurück zum Auto, weil wir hatten ja noch ein bisschen Heimreise. Und es gingen eigentlich ziemlich viele Leute oben über diese Straße. Und das ist so eine, ja, eher eine Anliegerstraße. Auf der Straße befand sich, weil sie halt nicht so oft befahren ist, ein leichter Biofilm. Es war auch regnerisch an dem Tag. Und jetzt gingen halt eine ganze Menge Leute von diesem Event aus Richtung Parkplatz. Also es waren größere Menschengruppen. Ja, es war leicht abschüssig. Was heißt abschüssig? Also im oberen Bereich eigentlich noch fast gerade. Jetzt muss man sich vorstellen, von links führte eine Straße auf diese Anliegerstraße und da kam jemand mit dem Auto und der wollte die Straße, auf der wir uns befanden, also diese Anliegerstraße, jetzt queren, um gegenüber in einen Waldweg zu fahren, um da Leute einzuladen. Also der kam dann mit seinem, ich weiß nicht, Opel Zafira oder sowas, ne? Und er tastet sich also ganz langsam auf diese Straße, weil er kann ja nicht sehen. Es waren ja ewig viele Fußgänger da. Also der ist nicht einfach jetzt über die Straße gebrettert. Nein, nein, der so Zentimeter für Zentimeter tastete der sich rein. Ja, und dann, als er mehr als mittig drüber war, höre ich plötzlich nur noch so ein Wahnsinnsrauschen. Da zischt was zwischen uns, Fußgängern, durch. Es war ein Radfahrer, der hatte, ich schätze mal, gefühlt 30 Sachen drauf. Hat dann festgestellt, fuck, ein Auto, hat die Bremsen gezogen, allerdings blockierte alles. Ne? Und auf dem Biofilm kam er nicht zum Stehen und rutschte dann voll in die Beifahrerseite von dem Auto rein. So, dann lag er da. Wir direkt hin, geguckt, was er denn hat. Nee, und so, und hätte nichts, meint er. Hatte noch einen Korken im Ohr, also entweder er hat Mucke gehört oder hatte sein Handy angeschlossen, weiß der Geier. Hätte nichts. Und ich sah noch, bisschen Blut am Ohr. Also mit nichts ist ja schon mal nicht, ne? Fahrrad sah auch ziemlich demoliert aus und es war ein teures Rad. Dann hatten wir uns ein bisschen unterhalten und als er dann sagte, ja, er wird ja Makumar nehmen, also es ist ein Gerinnungshemmer für die, die es nicht wissen, habe ich dann gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr ohne Notarzt. Dann haben wir halt einen Notarzt gerufen. So. Ich meine, wir waren ja alle Geocacher. Wir hatten alle GPS-Receiver. Das war also eine ganz einfache Kiste. Drauf gucken, Koordinate durchgeben, Welt in Ordnung. Falsch. Konnten die nichts mit anfangen. Aber dass diese Straße Namen hat, ja. Also Handy war damals noch nicht so. Das war dann schon was schwieriger. Also Handy schon, aber Smartphone halt nicht. Ja, und dann standen wir da und versuchten den Leuten zu erklären, wo denn dieser Unfall war. Nach, ich glaube, weiß gar nicht, so eine halbe Stunde oder so, kamen die dann auch endlich mal. Und die erste Frage war natürlich, ja, Polizei verständigt? Nö, wieso? Ja, Personenschaden, ne? Ja, da muss doch die Polizei noch kommen. Polizei kam dann auch. Halbe, dreiviertel Stunde später. Und mittlerweile war es dunkel. Wir hatten, weil es leicht am Nieseln war, diese Bremsspur von dem Radfahrer schon gesichert. Damit da nicht alle drüber laufen, damit man die nachher noch sehen konnte, weil war ja Beweis. Und ja, dann kamen die, parkten das Auto mitten im Einmündungsbereich. Kein Licht an, Blaulicht nicht an. Dann liefen die dann auf der Strecke rum. Dann sagte noch einer, hey, gib dem Mann mal eine Warnweste, der hat keine. Dann haben wir ihm das noch ausgeleuchtet mit Taschenlampe. Ja, und dann wurde dann der Unfall aufgenommen. Ja, aber was ich damit sagen möchte, der Radfahrer fuhr mit unangemessener Geschwindigkeit durch die ganzen Fußgänger durch und hätte der eine normale Geschwindigkeit gehabt, also eine angepasste, wäre der niemals in das Auto gerauscht. Ich weiß letztendlich nicht, was dabei rumgekommen ist. Ich glaube aber, also es hat nachher eine Verhandlung gegeben und eine Bekannte, mal einer, der pinkt. Morgen. Ah, die haben einen Kinderwagen dran, die will keinen Unfall, die Gute. So, wo war ich? Ja, es hat da eine Verhandlung gegeben und eine bekannte Geocacherin von mir, die musste dann eine Aussage machen. Das heißt, die musste dann runter nach Ulm. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Autofahrer nicht verknackt wurde, weil der hat eigentlich alles richtig gemacht. Was lernen wir daraus? Auch Radfahrer sollten ihre Geschwindigkeit vielleicht mal gegenüber anderen anpassen und nicht meinen, sie könnten alle Regeln brechen. So. Ich musste das auch mal loswerden. Was ist denn da oben? Ah, die gehen mit dem Hund. Toll. Das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Ich komme jetzt in Richtung von meiner Dose. Dauert gar nicht mehr lang. Bin hier quasi auf dem Präsentierteller. Und da kommen da die Hundemuggel. Das kann ja jetzt wieder dauern, bis die in irgendeine Richtung vorbei sind. Da bin ich mal gespannt. Aber ich bin noch ordentlich vorgelaufen. Meine Holde, die kommt da irgendwo hinter mir nach. Das könnte auch noch ein Weilchen dauern, bis die da ist. Also alles ganz entspannt. Da macht das ja nichts, wenn ich hier in der Dose rumstehen bleibe. Vielleicht gucken die auch auf meine Holde, weil die wesentlich besser aussieht. Tolle Tarnung. Das hat der Papa bestimmt gleich Biofilm an der Jacke. Nupe. So klar, jetzt kommen die noch in unsere Richtung. Aber nichtsdestotrotz. Hä? Dose ist noch da, ja. Ja. Noch mehr Hundemuggel. Was ist denn heute los? Der Winter ist vorbei, ne? Sonne scheint ein Hauch. Zack, Millionen Hundemuggel. Habe ich eigentlich den Rücken grün? Echt? Ja. War so klar. Geht weg? Nicht ganz. Ah. Ich sag ja, Geocaching ist nichts für alte, dicke Männer. Machst dich nur dreckig, saust dich ein, holst dir Zecken. Das habe ich wieder gelesen, neulich. Da schrieb dann wieder einer, oh, der Winter, der war gar nicht so schlimm. Jetzt gibt's wieder Zecken. Als wenn ein schlimmer Winter Zecken was macht. Leute, Zecken können bis minus 28 Grad. Das geht denen wirklich am Gesäuge vorbei. Das Einzige, was gegen Zecken hilft, ist Feuer. Früher haben wir ja immer noch so, oh, ein Feld. 3 Jahre lustig in irgendeiner Form bewirtschaftet. Dann wurde das Ding einfach mal abgefackelt. Stoppeln weg, Zecken weg, alles weg. Oder Wald nach der Holzernte, abgefackelt. Gut, das war jetzt scheiße für die ganzen Kleintiere, aber Zecken weg. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in meiner Kindheit ewig viele Zecken hatten. Jetzt? Oh, Feuerchen machen? Nö. Kamin ist vollkommen in Ordnung. Feinstaub aus dem Kamin, super. Aber Wald anzünden? Nein. Das geht gar nicht. Umweltverschmutzer. Und dafür haben wir jetzt Zecken. Rächt sich alles im Leben. Klingt doof, ist aber so. Da muss man einfach mal die Realität sehen. Wer das Ungeziefer nicht will oder Borkenkäfer oder, der muss sich halt früh genug überlegen, was er macht. Tja, morgens 10 Uhr in Deutschland, ein Radfahrer nach dem anderen. Noch vor Jahren hat es ja hier an der Trasse, bevor die geteert war und so, noch mehr Relikte gegeben. Also hier liegen jetzt einfach noch ein paar Betonschwellen rum. Die haben sie dann eingezäunt, damit keiner mit dem Fahrrad da reinfährt. Moin. War also ein Bahnhofsvorsignal und ein Bahnhofshauptsignal. Und da hatten recht bekannte Geocacher hier bei uns aus der Region auch ein Cache mit verbaselt. Also es war recht nett. Ja, und das ist jetzt im Zuge dieser Trassenteerung wohl auch mit und mit alles weggekommen. Der Hintergrund war, wir hatten hier einen sehr eisenbahnbegeisterten Mann, der eine Menge Kohle hatte. Und der hatte eine Vision, er wollte von dem alten Bahnhof, den er gekauft hatte, eine Bahnstrecke ins Freilichtmuseum bauen. Hat sich eine große Dampflok kommen lassen. Das ist aber, glaube ich, so eine 100-110 Tonnen Lok. Und das Viadukt, über das er hier muss, ist leider für dieses Gewicht nicht mehr zugelassen gewesen. Das hätte saniert werden müssen, aber die Sanierung, die hat er nicht subventioniert bekommen. Und daher stagnierte das ganze Projekt. Und jetzt stand hier am Bahnhof jahrzehntelang eine alte Lok, also eine große alte Dampflok. Und hier sind auch noch Schienen. Ein Teil ist noch da, Weichen, aber auch halt ziemlich verlottert und mittlerweile auch kaputt gemacht von irgendwelchen Spezialisten. Sehr, sehr schade. Ja, und diese Lok, die hier stand, die war restaurierbar. Und die ist dann irgendwann abgeholt worden. Und stattdessen hat man jetzt hier eine Lok hingestellt vor ein paar Jahren, die nicht mehr restaurierbar ist. Das heißt, die ist so kaputt, da kann man nichts mehr machen. Und die rostet jetzt hier vor sich hin. Sieht trotzdem schön aus. Also das Gesamtensemble, der Bahnhof, der ist herrlich saniert. Man kommt halt nur nicht drauf, weil es Privatgelände ist. Und hier hinterm Zaun steht sie dann, die Lok. Das gute alte Stück und rottet vor sich hin. Ja, und daneben auf dem Parallelgleis ist halt noch ein Radsatz, ein kompletter. Eine hübsche Eisenbahnidylle, aber ja, schade. So, die Hälfte ist geschafft. Einmal umdrehen und es geht wieder zurück. Ja, ich lese mal was vor. Linde. Die Sülztalbahn. In Etappen von Köln über Bergisch Gladbach, Rösrath und Emmikeppel brauchte die Bahn über 60 Jahre, bis sie 1912 Lindlar erreichte. Keine 50 Jahre später wurde die Personenbeförderung auf der Strecke von Lindlar nach Bergisch Gladbach wieder eingestellt. Der Güterverkehr wenige Jahre danach. Übrig geblieben sind die S-Bahn-Strecke Köln-Bergisch Gladbach, ein beliebter Spazierweg auf der Trasse nach Rösrath durch den Königsforst, Eine Reihe restaurierter Bahnhöfe in Privatbesitz, ein Radweg zwischen Lindler und Hommerich auf renovierten Brücken und Trassen. Diese Tafel in der Nähe des Bahnhofs Linde ist ein Auszug aus dem Buch Die Sülztalbahn des Geschichtsvereins Rösrath von Bernd F. Hoffmann aus dem Jahre 2012. Bauarbeiten. Die Metallfabrik Reusch in Hoffnungsthal und die Bergbaugesellschaft Vieille Montagne in Immikeppel waren die ersten Firmen im Sülztal, die in den Genuss von Gleisanschlüssen der Sülztalbahn kamen. Dafür hatten sie auch zusammen 90% der Baukosten von Bensberg über Rösrath bis Immikeppel übernommen. Auf den Weiterbau der Strecke von Immikeppel bis Lindler mussten die Firmen und Bahngäste im oberen Sülztal jedoch noch über 20 Jahre warten. Grund dafür war vor allem das stärker ansteigende Gelände, eine Herausforderung für die Ingenieure, die Einschnitte und hohe Viadukte zu konstruieren hatten, wie das bei Linde, damit die Strecke oben in Lindler an den Steinbrüchen auskam. Die Bauarbeiten selbst stellten hohe Anforderungen an die Logistik. Dampfbagger und Feldbahnen kamen zum Einsatz, um die gewaltigen Erdmassen zu transportieren. Wanderarbeiter, vor allem aus Italien und Kroatien, beschäftigt von der elsässischen Baufirma, brachten Arbeitskraft, aber auch viel Leben ins stille Sülztal. Personen und Güter. Der Güterverkehr bedeutete die wirtschaftliche Grundlage für den Bahnbetrieb. So rollten Grauwacke und Produkte der Metallindustrie von Lindler bis an die Rheinschiene und darüber hinaus. Aber auch Grubenholz, Personen wie Güterzüge wurden von Dampfloks gezogen, meist von kompakten Tenderloks. Nicht unwichtig waren die Wagen der vierten Klasse für Reisende mit Traglasten, transportierten doch zahlreiche Kleinbauern aus dem Sülztal ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse zum Teil in Kiepen zu den Märkten der Städte. Genutzt wurde der Zug jedoch auch von Arbeitern und Angestellten, die so flexibel in der Wahl ihres Arbeitsplatzes wurden. Visionen nach dem Aus. Bereits der Erste Weltkrieg hatte den Weiterbau der Strecke verhindert. Motorisierung und Straßenbau taten ihr Übriges, sodass trotz Ausdünnen des Fahrplans, Schließen von Bahnhöfen und Einsatz von Schienenbussen der Personenverkehr 1960 eingestellt wurde. Ich habe ein Video geguckt, also ich habe ein bisschen nach Geocaching auf YouTube geguckt, so was da so im letzten Monat an neuen Videos reingekommen ist. Unter anderem ein Lost Place Video, wo sich Jugendliche illegal Zutritt verschaffen, weil die suchten erstmal ziemlich lange ein Loch, bis sie in das Gebäude reinkamen. Womit ja ganz klar war, und die haben selber gesehen, alles verrammelt. So nach dem Motto, wenn alles verrammelt ist, will man ja wohl nicht, dass wir da reingehen. Komm, lass uns mal ein Loch suchen. Und dann sind sie noch so klug und filmen ihre Gesichter. Ganz schick. Super gemacht, Jungs. Das ist der Bringer. Ich möchte dieses Jahr nochmal, wenn er stattfindet, zum Dönerstag. Zum Dönerstag? Ja. Nach in Kattern, aber der hat gewechselt, der Besitzer. Ich weiß nicht, sag ich ja, ob der hier noch stattfindet. Ja, vor allen Dingen, wenn der nicht da ist, wer weiß, wie es da ist. Also wenn sie es da wieder machen, wird es wohl okay sein. Ja, aber es ist trotzdem schade. Ja. Ich meine, der Katternberger Grill, das war ja immer der Knaller, ne? Einmal im Jahr ist Dönerstag und einmal im Jahr fährt man nach Solingen in den Katternberger Grill, weil da Dönerstag ist. So trifft man einen Großteil der alten Bekannten aus den ersten Kescherjahren. Sehr schick und vor allen Dingen der Wirt. Ich meine, der hat mich vielleicht 5-mal, 6-mal gesehen im Leben, halt immer zum Dönerstag. Aber du kommst da rein, wie, ist schon wieder ein Jahr rum, toll dich zu sehen, bla bla bla. Also es ist jetzt nicht negativ gemeint, ne? So, man unterhält sich halt und dann, ja, wieder Gyros komplett und der weiß, was du gegessen hast, der kennt dich wieder. Also entweder ich habe so einen negativen oder positiven Eindruck hinterlassen, dass er sich unbedingt mein Gesicht merken musste, oder der ist einfach nur so cool. Also ich glaube, der ist einfach nur so cool. Das war richtig schick. Jedes Jahr. Ja. Und jetzt hat der Besitzer gewechselt. bin ich ja mal gespannt, wie es dann so wird. Das ist aber dann viel zu fahren, ne? Wann ist ein Donnerstag? Danke. Meine Holde. Sechster was? Also ist erst Zollverein und dann ist Donnerstag. Ich sag ja, viel zu fahren. Was? Aber das kostet auch nochmal Geld. Wird ja unangenehm. Ja, okay, das war dann das Wochenende. Ich meine, hättest jetzt gesagt dein Auto, aber. Aber du kriegst der TÜV nächste Woche. Aber hallo. Ja, klingt nach Frühlingsgefühlen. Ey, guck dir da die Bäume an. Kein bisschen Rinde mehr dran. Ja, das sind diese immer braunen Nadelgehölze, genau. Ein Wald aus Dürrständern. Aber das wird nicht lange stehen bleiben. Der Rotz, der fällt jetzt garantiert auch um. Oh, ein Specht. Na, wird ja genug finden. Entweder er hämmert sich jetzt eine Baumhöhle zurecht oder er sucht Borkenkäfer. Das erklärt auch, warum er keinen Baum mehr Rinde hat. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Das erinnert mich ein bisschen an meine Bundeswehrzeit. Wir hatten irgendwann mal so ein, ja, eine Wachaufgabe, das heißt, wir mussten Wache schieben an einem Munitionsdepot und es waren halt zweistündige Schichten und da ging man halt innerhalb von diesen zwei Stunden zweimal um dieses Gelände rum und da habe ich das erste Mal in meinem Leben keine 40 Meter weg einen Buntspecht gesehen. Tolle Sache. Das habe ich mir dann eine Weile angeguckt. Ich habe also nur eine Runde hingekriegt, aber ich fand das wesentlich interessanter. Liegt denn hier rum? Eine Felge. Hier rottet eine Felge im Straßengraben. Naja, eher im Eisenbahntrassen, jetzt Radweggraben. Aber die hätte man doch vorher schon mal sehen müssen. Die hat doch jetzt einer hingeschmissen. Obwohl, die ist total bemoost. Ja, ein Buntspecht. Ich habe gelesen, dass da irgendwie das Gehirn ganz besonders in dem Kopf drin ist. Hier ist noch einer. Ganz in der Nähe. Ja, dass der Kopf irgendwie oder das Gehirn in dem Kopf ganz besonders aufgehängt ist, damit er überhaupt diese Stöße und diese Pickerei verkraften kann. Ich meine, das muss ja für den sein, als würde unser einer die ganze Zeit mit dem Presslufthammer arbeiten. Aber den stört das ja nicht, das kann er den ganzen Tag machen, ne? Das ist ja der Hammer. Das sind ja mindestens 3 Spechte. Einer da ganz hinten, jetzt einer hier direkt vor mir und auch noch einer weiter links. Gut, das kann man jetzt mit dem Mikrofon nicht hören, aber der Wald der Spechte, Knaller. Hat man die ganzen letzten Jahre hier nicht. Schön. Sehr, sehr schön. Ich meine, vielleicht konntet ihr das auch alles gar nicht hören, weil das Mikrofon das jetzt nicht so weit aufzieht. Mal gucken. Oder ich muss es so laut machen wie damals bei den Hirschen im Harz. Bei den Harzhirschen. Tja, das Fatale an der Strecke ist, der Hinweg geht bergunter und der Rückweg geht bergauf. Andersrum wäre es mir lieber. Aber da machst du nichts. Gut, man könnte jetzt mit dem Auto nach Linde fahren und dann... Aber warum? So. Frau fotografiert ein komisches Insekt. Gehen wir doch mal gucken. Ah, ein Corona-Käfer. Nee, mehr so eine Art, ich weiß nicht, Holzbock? Auch nicht. Keine Ahnung. Schatz, fotografier doch mal da die Banane. Also die Schale bitte. Und dann schickst du mir mal das Bild. Das ist nämlich sehr schön. Ordentlich nah, ein bisschen näher dran. Damit man mal sehen kann, wie schön das ist mit diesen ganzen Aufklebern auf Bananenschalen. Ja, dann schmeißt einer diese Bananenschale neben den Mülleimer, weil es ist ja Bioabfall. Und dann kann die schön auf dem Beton verrotten und übrig bleibt nachher das Klebebildchen von der Bananenschale auf dem Beton. Ja, der nächste Radfahrtroll brettert an dir vorbei, nicht klingeln, nichts sagen, nichts machen. Hä? Ich nehme demnächst wieder Trekkingstöcke mit. Kann man seitlich immer mal so ein bisschen ausschwenken. Und wenn du damit mal einen von dem Bock holst, dann hat er eben Pech gehabt, hätte er klingeln können. Ich habe hier verdammt nochmal dieselben Rechte auf diesem scheiß Weg wie hier jeder Radfahrer auch. Hier ist eine beliebte Reiterabbiegeecke. Siehst du hier überall die Hufeisenspuren auf dem Teer? Da kommt ein Radfahrer. Moin. Ich sag mal. Wie viel hatten wir jetzt an Rädern heute ungefähr? Zehn, ne? Und die eine mit dem Kinderanhänger, die hat gebimmelt. Und alle anderen nicht. Eine Kobra. Aha. Tja, milder Winter. Sind die Cabrio-Fahrer schon wieder mit ihren Spezialgefährten unterwegs? Warten wir ab, vielleicht kommt noch einer mit einem Beachbuggy oder so. Das kann man ja schön sehen, da unten ist eine Bushaltestelle. Und jetzt zieht sich der Motorradfahrer langsam den Helm auf. Er hat genug, er hört das, hat genug Vorsprung, der mit der Cobra. Und jetzt geht's ab. Okay, nee, den kriegt er nicht. Der fährt nicht schnell genug für die Cobra. So. Nächstes Rad. Da hinten der Mast war der immer schon. So ein gerader Mast. Ist jetzt kein typischer, wir bauen jetzt hier eine 5G-Strecke auf Mast. Ah, ein Ping. Unglaublich. Moin. Ja, das war dann natürlich jetzt das Negativbeispiel, ne? Es pingt. Der Herr mit dem Fahrrad fährt vorbei, grüßt freundlich. Mhm. Dann drehst du dich um, willst zur Frau. In dem Moment fährt fast die Trine mit dem Fahrrad in dich rein, die nicht gepinkt hat und 30 Meter hinter dem Herrn herfährt. Ich meine, wird mich jetzt wahrscheinlich wieder einige Follower kosten oder ein paar Leute werden jetzt sagen, nö, den Podcast höre ich nicht mehr, Arsch. Ja, mag sein. Aber wenn sich Leute hier so mit dem Fahrrad aufführen, sorry, die fallen mir negativ mit dem Auto auf. Das heißt, wenn ich mit dem Auto fahre, die fallen mir negativ als Fußgänger auf. Aber sind die, die sich am meisten beschweren. Ich lese nirgendwo so, der mit dem Auto hat nicht genug Abstand zu mir gehalten, also als Fußgänger. Oder der mit dem Auto hat nicht genug Abstand zu mir gehalten, als Autofahrer. Nee, beschweren tun sich immer nur die Radfahrer. Die meinen selber, über allen Regeln zu stehen. Bis auf einige Ausnahmen. Aber Fakt allein für heute, mehr schwarze als weiße Schafe. So sieht's aus. Mag ja sein, dass das in der Stadt vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist, weil viel mehr Verkehr ist und so. Aber wenn die es schon hier auf dem Land nicht können, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man noch viel mehr Fahrräder in der Stadt braucht. Dann doch lieber Öffis. Weil ich lese auch nicht so oft als Fußgänger, oh, da ist mir die Bahn aber ziemlich nah gekommen. Oder als Autofahrer, der Zug hält aber keinen Abstand. Es wird heute ein ich kotze mich über Radfahrer-Podcast aus. Auf, da kommt der nächste, warte mal. Ich wollte ja auch noch was gucken. Ja, heiz noch ein bisschen näher zwischen Leuten durch, du Schwachkopf. Was? Nee, noch nicht mal bremsen, nichts. So. Anderer Cache, andere Station und der ist auch noch da. Haben wir heute richtig Wartung erledigt. Ja, aber so ist das. Gehst du über einen Weg, den sich Fußgänger und Radfahrer teilen sollen und trotzdem brettert der hier mit 20, 30 Sachen auf 1 Meter Abstand, 1 Meter Abstand zwischen den Leuten, einfach durch die Leute durch. Gut, wir hätten ihn sehen können, die Dame, die uns entgegenkam, aber nicht. Aha. Nummer 3, die Ehrenrettung der Radfahrer begründen könnte. Hä? Ja, von 15 mittlerweile, also hilft alles nichts. Nein, also Fazit für heute, liebe Radfahrer, packt euch mal in die eigene Nase, heult nicht so viel rum. Sondern benehmt euch mal genauso, wie ihr erwartet, dass sich andere euch gegenüber nehmen sollten. Das wäre vielleicht ein Anfang. Guck mal. Nee, du musst rumkommen. Hier war mal ein Schild. Achtung, Vorfahrt, ne? Radfahrer und Fußgänger hätten hier Vorfahrt. Das heißt, hier muss man anhalten, wenn man da rauskommt. Vom Bauernhof aus. Aber. Oder? Ja, also wenn man hier auf dem Waldweg rauskommt, das Schild, das hat wohl hier jemanden gestört. Das haben sie jetzt rausgerissen. Das liegt jetzt beim Bauern auf dem Privatgelände. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Moin. Moin. Ah. Die fahren weiter nebeneinander. Hä? Gilt doch nicht für Radfahrer. Nee, die müssen auch noch nebeneinander fahren. Moin. Kaputt einer. Rücken. Das habe ich auch. Ich kämpfe hier oben. Weiß nicht, irgendwie Haltungsprobleme oder so. Trotz Training, Physio. Ja, machen Sie mir jetzt keine Hoffnung. Das geht schon, das hilft aber. Ist, wenn was kaputt ist oder verschlissen, dann ist, bleibt gar nichts. Das ist vorbei, ne? Ja. Leider. Ja, das ist heute ist wieder Renntag. Ja, vor allen Dingen, wir hatten insgesamt, waren das jetzt, das müsste Nummer 17 sein. Vier Leute haben gepinkt. Die anderen, wie die Idioten, zwischen Fußgängern durchgebrettert. Ja. So. Und da. Die sind so dreist und schrumpfen dann noch. Ja, als wenn die ja alle Recht haben. Das sind dann die, die sich aufregen, wenn sie in der Stadt von einem Auto überfahren werden, weil sie bei Rot über der Ampel brettern. Ja, was sollen wir? Es gibt immer solche und solche, ne? Ganz genau. So sieht's aus. Ja, danke Ihnen auch. Schönes Wochenende. Tschüss. Bin ich wohl nicht der Einzige mit einer Wahrnehmungsverzerrung. Also andere Leute, die sehen es genauso. Aber das ist halt auch der Nachteil an so einer alten Eisenbahntrasse, wenn die überteert wird, die ist in den meisten Fällen gerade. Ne, man kann weit gucken, man kann da drauf brettern wie ein Idiot. Wenn man mehr Kurven hätte, die man nicht einsehen könnte, müssten die Leute vielleicht was anständiger fahren. Oder damit rechnen, dann plötzlich in einem Stöcklerstock zu stehen. Oder in einem Hund. Oder in einer Leine zwischen Hund und Herrchen. Aber nein. Ah, ein Ping. 5. Nee, 20. Genau. 22. Moin. 22. Und das Kind hat gepinkt. Man hat noch Hoffnung. Hä? Ja, das Kind schon. Die Eltern nicht. Das Kind hat einen Vollhelm. So ein... Ja, wie diese Cross-Motorradfahrer fahren. So mit Kindschutz und volles Programm. Hä? Na, scheiß auf die Eltern. Jeder seines Glückes Schmied. Da, guck's dir an. Schönes Schild. Ne? War hier von wegen Sülztalstrecke aus Bruchstein, abgerissen, hingeschmissen. Das ist ein Trauerspiel. Es ist so ein Trauerspiel. So, mein Handgelenk hat vibriert. Herr und Frau Nachbar, Eltern. So, zack, die Nachbarschaft ist wach. Und mit dieser audiophilen Glanzleistung endet dieser Podcast. Kommentare gern auf Twitter @radiokrd. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis demnächst. In Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.